Gewinn. Ja, ja, bra. Was geht da, bra? Berlin lebt, ihr Bad. Du weißt Bescheid. Ich hab Packs in der Bauchtasche, Kripos auf der Hauptstraße, die ich auslache, weil ich aufwache, ich will aufrase, gib mir aus dem Weg, bevor ich auslache. Yalla, weg, weg, Kapital ist weg, wenn wir mich als Feind haben, schütze außen leid an. Ich bin zugeguckt mit Noten im Hotel und lass mir einblasen, du musst mit einer Note einschlafen. Der Brother, die ist drauf, Gucci, Capiti, Boxer, Shit ist auf. Und ich ficke diese scheiß Nazis. Das einzige, was Kaffee ficken kann, sind zwei Kaffee. GTS Play, mein GTS Play, Kapital ist weg. Kapital, das ist Wackerow Komplex. GTS Play, mein GTS Play, Kapital ist weg. Kapital, das ist Wackerow Komplex. Ja, Brasse. Und das schon die Tatwaffe, ich komm in die Sparkasse mit ner Gasmaske. Das ist keine Gasnarre, denk nicht, dass ich Spaß mache, flüchte in der A-Klasse. Bra Musik, fick alles aus Prinzip. Bra, ich mach Profit, roll im Lambo Antrazit. Ja, der Bra hat Appetit. Hey, Stili, Kappa, Herro. Bitch, Raffaello, Gucci, Caballero. Ich bin Ukrainer, ich trag keine Grütze, Schwanz. Deine Crips und Blatt machen sitzen Platz. Kapi ist der King, fick den Rest, Achi, ja. Weil ich löse ja auch wie Nescafé, ja. GTS Play, mein GTS Play, Kapital ist weg. Kapital, das ist Wackerow Komplex. GTS Play, mein GTS Play, Kapital ist weg. Kapital, das ist Wackerow Komplex. Ja, ja. Hast du gehört, Digga, was ich gemacht hab, ja. Alte Kappi redet, alte Kappi hier, alte Kappi da, Digga. Das wird nicht schlimm, jetzt alte Kappi, morgen ist der neue Kappi, mittags ist der neue Kappi. Du bist.